Abschnitt 55 von Der rasende Reporter von Egon Erwin Kiesch. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Klaus Missfeld. Dem Golem auf der Spur, Teil 3. Die Tatsache, dass die Kletterpartie auf der Außenmauer der Altneusynagoge mir nicht die Bekanntschaft mit dem Golem vermittelt hatte, bereits diese Tatsache hätte meinen Informator in Wola Michowa mit heller Freude erfüllt. Sie hätte ihm nur bestätigt, was er ohnehin glaubte, dass die Mitteilungen des Buches unvollständig seien und die Fortsetzung in der Handschrift enthalten, die er allein besaß. Ja, es ist wohl wahr, was in dem Buche steht, dass am Lag Beomer der hohe Rabbi Löw seinem modellierten Knecht das Leben wieder genommen und den Leichnam unter der Makulatur in der Dachkammer begraben hat. Aber er ist nicht mehr dort oben, ihr könnt mir's glauben. Er war schon nicht mehr oben, wie der Maharal verboten hat, hinaufzugehen. Abraham Chaim, der Schammes und sein Schwager haben ihn weggetragen, schon in der nächsten Nacht, nachdem der Rabbi oben war. Geheimnisvoll und bedeutsam hatte der Wola Michowa-Gastfreund aus einem der dicken Bücher, die hinter dem Herd lagen, seinen Schatz hervorgeholt. Eine Handschrift, etwa 16 Oktavseiten hebräischer Kursiv voll, mit Tabellen und Buchstaben in Quadratschrift. Von einem Weisen habe er dieses Kleinod, erzählte er mir, von einem Weisen, mit dem er sich in Przemyśl befreundet hatte. Ob es ihm der geschenkt hatte? Nein. Aber nur 80 Gulden habe der ganze Kesafjat gekostet und nicht um 100.000 Gulden würde er ihn hergeben. Meinem naiven Freund schienen die Zettel, wenn er sie glättete, war es, als ob er sie streichelte, alles Glück des Seins zu verbürgen. Vielleicht harrte er nur deshalb während des Trommelfeuers in seiner Behausung aus, weil er die Blätter für das Buch des Lebens hielt und weil er sich dessen bewusst war. Es kann dir nichts geschehen, was nicht im Buche des Lebens vorgezeichnet ist. Armer, vertrauensseliger, abergläubischer Dorfjude. Nichts stand in deinen Skripten davon, dass eine Granate dein Kind zerreißen würde und deine Frau geschändet und vernichtet. Es stand nicht darin, dass du einst deine Gläubigkeit verlieren und in Wien herumirren würdest. Wie gleichgültig war es dir doch, als ich dich am Praterstern nach dem Golem fragte, den zu suchen einst dein Sinn war. Und im Jahre 1915 in Wola Michowa hattest du noch so leuchtend mir aus der Schrift den Weg erklärt, den der tote Golem genommen. Avrohom Chaim, der Tempeldiener, dem der Rabbi auf seine dringenden Bitten erlaubt hatte, auf dem Dachboden dem Ende Josseles beizuwohnen, hatte schon lange den Willen gehabt, es seinem Herrn nachzutun. Und als nun nach der Entzauberungszeremonie die Lehmskulptur leblos in der Dachkammer lag, wurde in ihm der Gedanke übermächtig, des Meisters ausrangierten Automaten für sich zu verwenden. Und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben. Seine Worte merkt ich und den Brauch, und mit Geistesstärke, denkt der Zauber Schammes, tu ich Wunder auch. Seinen Schwager und Berufskollegen Abraham Sichaja, Tempeldiener der nahen Pinkas-Synagoge, weihte er in das Geheimnis ein, stieg in der nächsten Nacht mit ihm auf das Dach der Altneuschule, grub den Josseles-Golem aus dem Schriftenberg hervor und schaffte ihn in einen unterirdischen Raum der Pinkas-Schule, wo die Lehmfigur versteckt wurde. Dem Schwiegersohn des Abraham Chaim namens Ascher Balbiera, der sich mit mysteriosophischen Dingen beschäftigte, wurde der Auftrag zuteil, die Formel herauszufinden, unter deren Zuhilfenahme der Golem zum Leben zu erwecken wäre. Als Ascher Balbiera nach einigen Tagen angab, im Sohar die Beschwörungsworte gefunden zu haben, trugen die drei Männer den Golem nächtlicherweile von der Pinkasgasse durch die Belelesgasse und Schepkesgasse, sie wollten die breite Gasse vermeiden, in den Keller des Hauses in der Zeikerl, Klammer auf Zigeuner, Klammer zu, Gasse, das zum Teil dem Ascher Balbiera gehörte und wo er auch wohnte. Dort unten stellten sie sich allnächtlich in jener Position auf, die Chaim von den drei Rabbinern über den Wölbungen der Altneusynagoge gesehen hatte. Aber die Wiederbelebungsversuche hatten keinen Erfolg. In dieser Zeit brach in Prag eine Pestepidemie aus, an der 1200 Menschen starben. Auch zwei der fünf Kinder von Ascher Balbierer wurden dahin gerafft, obwohl kein anderes Haus der Zeigerlgasse von der Seuche heimgesucht worden war. Frau Gehle, die Gattin Ascher Balbierers, hatte schon vorher gegen die Aufnahme des Golem gewettert, weil sie fürchtete, dass im Falle einer Entdeckung ihr Vater seine Stellung wegen Vertrauensmissbrauch verlieren, ihr Gatte und ihr Onkel wegen Überschreitung des rabbinischen Verbotes bestraft werden würden. Außerdem war sie ärgerlich, dass ihr Mann durch seine nächtlichen Experimente sein Gewerbe vernachlässigte. Klammer auf, in Wirklichkeit wird sie wohl kein sonderliches Vertrauen in die kabbalistischen Zauberkünste ihres Gemahls gehegt haben. Klammer zu. Als nun die Kinder erkrankten, schrie sie, kein anderer als der Golem habe ihr das Unglück ins Haus gebracht, und als sie starben, war dessen Schicksal besiegelt. Er musste fort. Nachdem die beiden Leichen gewaschen und in ihre Särge gelegt worden waren, wurde eines der Kinder wieder herausgenommen und zu dem anderen in dessen Totenschrein gebettet. In den zweiten Sarg aber gab man nun den Golem. Ein Karren fuhr die drei Körper in der Richtung gegen Sonnenaufgang auf den Pestfriedhof vor die Stadt. Hier haben Abraham Chaim und Abraham Sichaja den Sarg mit dem Golem auf dem Galgenberg hinaufgetragen, der da gelegen ist, eine Meile und 200 Klafter vom Neustädter Tor auf der Wiener Landstraße, und haben ihn eingescharrt auf der Seite, die der Stadt zugekehrt ist, am Abend des 5. Adar. So schließt die bisher unveröffentlicht gebliebene Geschichte im Manuskriptum von Wola Michowa. Der Sinn der Golem-Sage, der Wille zur Macht und seine Überwindung, ist darin zur zweiten Potenz erhoben. Dem prometheischen Übermenschen, der die Adams-Schöpfung nachahmen will, folgt der Diener, dessen heißestes Streben es ist, seinerseits einen Diener zu haben, und der sich nun im Keller mit Hokuspokus lächerlich abquält, einem Lehmklumpen das »Stehe auf und wandle« ins Ohr zu schreien. Wie Faustens Famulus dem Homunculus kein Leben geben kann, so kann es der Schamis des hohen Rabbi nicht. Der Weise, der es vielleicht vermocht hätte, hat den Frevel eingesehen. Der abergläubische Lehrling aber kann nur durch Aberglauben geheilt werden. Und so kehrt in sein Haus das Unglück ein. Er hält den irdenden Gast im Keller für den mordenden Tod und verscharrt den Mörder auf dem Galgenberg. In streng logischer Struktur verzweigen sich die Äste dieses Problems, das in das geeignete Erdreich, ein naturalistisch getreues und nicht ohne Humor geschildertes Milieu, gepflanzt ist. Ganz absonderlich aber, verblüffend ist es, wie die Orts- und Zeitangaben dieser um 80 Gulden verschleißten und nur handschriftlich vorhandenen Golem-Sage mit der historischen Wirklichkeit übereinstimmen. Sie stimmen sogar, wie ein Vergleich mit wissenschaftlichen Werken lehrt, genauer mit erwiesenen Tatsachen überein als die Bemerkungen des gedruckten Buches. Während zum Beispiel ein Schwiegersohn des Rabbi Löw namens Katz nirgends beglaubigt ist, hat es einen Tempeldiener der Pinkas-Synagoge, Abraham ben Sichaja, wirklich gegeben. Und sein Grabstein auf dem alten Judenfriedhof ist noch erhalten. Auf diesem steht, dass er im Jahre 1602 starb und 30 Jahre das genannte Amt bekleidet hat, also in der Zeit, in der die Sage spielt. Auch die peinlich exakten Angaben des Weges von der Pinkas-Synagoge in die Zeigerlgasse entsprechen lückenlos den ältesten erhaltenen Lageplänen. Vor allem ist die Beschreibung des letzten Weges, den der Golem genommen haben soll, erschöpfend. Auf dem zeitgenössischen Plan Prags, dessen Original in Breslau erhalten ist und dessen Kopie im Städtischen Museum exponiert ist, Klammer auf, Prage Bohemica Metropolis Accuratissime Expressa 1562, Klammer zu, 2,5 Kilometer von den Zinnen der Stadtmauer, vom Neutore entfernt, sehen wir den Galgenberg mit Rad und Galgen. Dort draußen in Žižko, auf dem niederen Sandsteinhügel, der, seltsam genug, Židova Pek, das ist jüdischer Backofen, heißt, wurden jahrhundertelang die armen Sünder vom Leben zum Tode gebracht. Der letzte hieß Wenzel Fiala, war ein junger Kellner und hatte seine Geliebte umgebracht. Mit einem Blumenstrauß in den gefesselten Händen fuhr er am 18. Juni 1866 unter das Schafott. Zehntausende von Menschen, vornehmlich Damen, starrten von den Schaugerüsten und von den Feldern auf ihn. Die Würstelmänner, die Bänkelsänger und die Karussellbudenbesitzer hatten bei diesem Volksfeste vollauf zu tun, dem der Tag von Königgrätz folgte. Verwundetentransporte, Bismarck der Sieger. Kanonendonner von Königgrätz 1866. Im Kanonendonner von Užok 1915 hat mir mein Freund in Volomychova erklärt, warum er im Plan von Prag den Bleistiftstrich in der Richtung gegen jenen Hügel gezogen hat, den ich eben betreten habe. Eine Fährte aus Rudolfs des Zweiten okkultistisch gelaunter Zeit verfolgend. Auf dem Grab des Golem stehe ich. Es ist ein kaum 5 Meter hoher Hügelzug, schüttere Grasbüschel, Sandsteinfelsen. Der Abend bricht an, die Fabriksirenen sind schon verschrillt, die Kuppeln der Wolschaner und Straschnitzer Friedhofsbauten lockern ihre Konturen, über dem Schlot der Kapslowka steht eine helle, erstarrte Rauchsäule, wie das geblähte Tuch einer Standarte. Um den Fußballplatz des SC Viktoria läuft ein trainierender Leichtathlet. In den Schrebergärten, die sich bis zu den Hügeln drängen und deren Hütten armselig wie Bauernaborte sind, fangen Fabrikarbeiter jetzt für sich zu arbeiten an. Vor dem Haus der Schusswaffenüberprüfungskommission langweilt sich ein Wachposten. Unten sind Abraumplätze, blaue Emailtöpfe, geblümte Blechlavoirs, rostige Konservenbüchsen, zerknetschte Bratpfannen und Kaserolen, unheilbar verkrümmte Topfdeckel, Reibeisen mit hypertrophischen Löchern, Kessel mit Beulen liegen in weiten Haufen. Die Farben dieser Jischkoa-Dolomiten mischen sich zu Gummigutt. Rußige Liebespaare suchen sich die engsten Mulden, rachitische Kinder, 10-jährig, 12-jährig, schleichen sich indianisch an, etwas vom Liebesverkehr zu lernen. Ein Arbeiter schaufelt Sand. Von den Spaten sind viele Höhlungen gebohrt, auf denen die Hügel überhängen. Überall könnte man einen Sarg mit dem Golem hinlegen und den Überhang einstürzen lassen. Ein kleines Kind hat sich vom Abraum einen zinnernen Nachttopf geholt und will darin aus Sand einen Gugelhupf backen. Die Mutter, die mit einem Soldaten etwas abseits sitzt, bemerkt es, stößt das Gefäß mit dem Fuße fort und schlägt das weinende Kind. Soldat lacht. Gebückte Menschen gehen müde, zerbrochen, blutleer aus den Fabriken nach Rydloretz, Maleschitz oder noch weiter. Und über dem Grabe des Golem stehend weiß ich, warum Gott es wollte, dass der dem fremden Willen bedingungslos untertane und für fremden Nutzen arbeitende Menschautomat unwiederbringlich bestattet liegt. Ende von Abschnitt 55.